Wie bitte schön. Guten Tag. Tag. Ich heiße Dr. Korkmaz. Ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station. Ich würde mit Ihnen Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Okay? Ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Andrea Krapp. Andrea Andrea Krapp. Krab mit KLA und B. KRA und zweimal P. PP. P. Ah, Mensch, okay. Frau Krapp, Ja, oder? Frau Krapp. Okay, Frau Krapp, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Am 26. März 1966. Okay, wie groß ist Sie? 1,70 Meter. Und wie viel wiegen Sie? 70 Kilo. 70 Kilo. Okay, Frau Kraut, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe so seit circa 5 bis 6 Stunden habe ich ziemlich starke Schmerzen im Bereich des Brustkorbes auf der linken Seite. Okay, wie stark diese Schmerzen oder wie beschreiben Sie die Schmerzen? Die Schmerzen sind manchmal etwas stechend, besonders wenn ich einatme, wenn ich tief Luft hole. Und auch wenn ich mich drehe oder bewege, dann tut das auch sehr stark weh. Okay. Dann sind sie Bei ziemlich. Bewegen, okay. Momentan haben Sie diese Schmerzen? Ja. Okay, ich werde unsere Sprech unterbrechen und ich schreibe eine EKG Ja. und ich nehme Ihre Lebensparameter. Ja. Was heißt das? Parameter? Parameter? Vitalparameter. Ja. Ihre Hochblutdruck, Ihre Blutdruck, Ja. Ihre Pulse und Sauerstoffstätigung. Also, okay. Ja. Okay, gibt es Probleme, oder? Können Nein. wir weiterführen? Ja. Ja. Okay. Frau Kropp, gibt es einen Auslöser für diese Schmerzen? Wissen Sie? Ja, ich habe vor, heute Vormittag habe ich etwas Tennis gespielt. Und es kann sein, dass es nach dem Tennisspielen auftrat. Ich weiß es nicht genau. Ich habe solche Schmerzen bisher noch nicht gehabt. Okay, vorher haben Sie nicht. Nein. Sie haben gesagt, diese Beschwerden treten bei Atmen auf. Ja, wenn ich tief hole, wenn ich so ganz leicht atme, dann nicht so doll. Aber wenn ich tief einatmen will, oh, das geht gar nicht, weil das tut dann am Ende so weh. Haben Sie Atemprobleme, Atemnot? Haben Sie Atemnot? Ja, so ein bisschen, weil ich kann immer nur so etwas oberflächlich atmen. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, ich habe den Eindruck, sie sind mehr so ein bisschen hinten, und die strahlen dann beim tiefen Atmen so nach vorne aus, also nach vorne in die Brust ein. Bei Tiefatmen. Ja, oder bei Bewegung, beim Drehen. Aber ich tue mich nicht mehr zu mit Körper, verstärkt den Schmerz. Entschuldigung, wegen schlechter Verbindung, verstehe ich nicht. Wenn Könnten Sie ich wiederholen? mich drehe, wenn ich den Oberkörper drehe, Ah, okay. dann wird der Schmerz stärker. Haben Sie Herzrasen Nein. oder Herzklopfen? Nee, nee. Wie würden Sie Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala einordnen? 0 ist keine Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen. Ja, so zwischen 6 und 7. 6 und 7. Entschuldigung, ich hab vergessen zu fragen. Könnten Sie bis Ende zu sprechen aushalten oder soll ich eine Schmerzmittel geben? Nein, ich kann das im Augenblick aushalten. Danke. Okay. Okay. Ich möchte ein paar Fragen über Ihre allgemeine Zustand stellen. Ist Ihnen übel? Nein, übel ist mir nicht. Nein. Oder ist Ihnen schwindelig? Nein, ist mir auch nicht schwindelig. Okay. Haben Sie bemerkt Schwellung bei Ihrer Bein? Beine? Schmerzen oder Schwellung? Schwellung. Oh, nein, meine Beine sind immer relativ dünn. Nee, habe ich nicht. Okay. Haben Sie Schweißausbruch? Nein, nein, nicht, nichts Besonderes. Oder nach Schweiß. Nein, habe ich auch nicht. Okay. Haben Sie Probleme bei Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, ich kann das Wasser gut halten und Stuhlgang ist regelmäßig. Da habe ich keine Beschwerden. Könnten Sie ausreichend schlafen? Ja, mein Schlaf ist, glaube ich, gut. Ich achte auf einen regelmäßigen Schlaf. Das ist okay. Okay, in letzter Zeit haben Sie eine lange Reise gemacht? Was verstehen Sie unter einer längeren Reise? Zum Beispiel vielleicht 4 oder mehr Zeit nur in einem Auto oder im ja, Flugzeug bleiben. Nein, habe ich nicht. Nein. Okay. Frau Kropp, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, zum Beispiel Blutzucker oder irgendwelche? Also ich habe seit ungefähr 5 Jahren einen hohen Blutdruck und da nehme ich auch ein Medikament für ein. Was nehmen Sie ein? Das Mittel heißt Lisinopril, 5 Milligramm. Da nehme ich eine Tablette am Morgen und eine Tablette am Abend. Lisinopril. Ich verstehe gut, recht? Lisinopril, ja, mit L. Lisinopril, ja. Lisinopril. Okay, 5 Milligramm. Ja. Und noch etwas? Dann nehme ich noch ein Medikament für die Schilddrüse L-Thyroxin 50 eine morgens. Einer morgens. Ja, da bin ich operiert worden an einer zu großen Schilddrüse, die auch einen Knoten hat. Ganze Schilddrüse entfernen würde. Nein, man hat gesagt, man hat einen Teil stehen gelassen. Einen kleinen Teil hat man belassen. Aber der Großteil der Schilddrüse ist wohl entfernt worden. Okay. Wegen einer Ja, die Schilddrüse war zu groß und sie hatte auch Groß, einen Knoten. okay, ich verstehe. Die Atroxin nehmen, okay. Und gibt es noch etwas? Sonst nehme ich keine Medikamente. Und wann diese Operation Das war vor 5 Jahren. vor 5 Jahren, okay. Und Okay. in der Kindheit bin ich operiert worden. Da Ah, war ich ja. 9 Jahre alt, da bin ich an den Mandeln operiert worden. Und mit 11 Jahren am Blinddarm. Mendel, Operation mit 7 Jahren, oder? Mit 9 Jahren. Mit 9 Jahren, Entschuldigung. Okay, Frau Kropp, sind Sie vollständig geimpft gegen auch Corona? Ja, bin ich. Habe inzwischen 4 Impfungen gegen Corona und sonst sagt mein Hausarzt, sind meine Impfungen für Mitteleuropa, für Deutschland alle aktuell auf dem aktuellen Stand. Okay, sehr gut. Und ist Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeit bekannt? Ja, ich vertrage nicht so gut Kiwi. Da kriege Kiwi. ich einen Ausschlag am Mund, Bläschen, und ich vertrage auch nicht so gut Erdbeeren. Unverträglichkeit, oder? Ja. Ja, also ich esse sie auch nicht mehr, weil danach bekomme ich auch so ein Brennen im Mund und das ist dann nicht gut. Okay, Frau Kropp, Ihre Regelblutung ist regelmäßig, Ihre Ja, Periode? in den letzten 2 Jahren nicht mehr regelmäßig. Besuchen Sie Ihre Frauenarzt regelmäßig? Ich gehe regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung, ja. Sehr gut. Frau Krock, rauchen Sie? Nein, ich habe noch nie geraucht. Sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber unregelmäßig. Vielleicht einmal pro Woche ein Glas Wein. Aber das ist auch nicht immer. Oder wenn mal eine Okay. Feier ist, ein Geburtstag ist, dann trinke ich vielleicht auch mal ein Glas Wein, aber nicht mehr als ein Glas Wein. Okay, sehr gut. Nächste Frage ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Okay. Frau Kropp, ich möchte ein paar Fragen über Ihre Familienstand und Familiengeschichte stellen. Ja. Leben Ihre Eltern noch? Der Vater ist, da war er 80 Jahre alt, an einem Schlaganfall verstorben. Und die Mutter, die ist jetzt 86 Jahre alt, die hat hohen Blutdruck auch und schwere Hüftarthrose. Okay. Sind die operiert worden? Nein, die Mutter an der Hüfte, nein, Ja, bisher nicht, bisher nicht. Aber sie möchte auch sich nicht operieren lassen. Aber sie hat schwere Probleme mit der Hüfte. okay. Und wie ist der Familienstand? Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Die sind 30 und 26 Jahre alt und die sind gesund. Sehr gut. Und die leben mit ihrer Familie, ihrem Mann. Mein Mann, ja. Ja. Kinder leben nicht mehr bei uns, die wohnen woanders. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Haben Sie Stress bei Arbeiten? Ja, der Beruf ist anstrengend und mitunter auch stressig, aber ich mache etwas zum Ausgleich. Ich mache Spiele Tennis und mache Yoga. Und Sehr das gut. ist für mich ein guter Ausgleich. Sehr gut. Okay, Frau Kropp, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas fragen oder hinzufügen? Ja, was kann dieser Schmerz sein? Ich kann mir da keine richtige Erklärung geben. Kann ich momentan nicht sagen, was Sie haben. Ich werde ein paar Bluttests und Bildverfahren führen und danach sprechen wir wieder. Okay, gut, das können wir so. Gut. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Strahlende Schmerzen in einem anderen Körperregion aus? Na, Sie, Wie gefragt. ich habe das schon, hat der Kollege gefragt. Die sind mir hinten im Brustkorb und beim tiefen Atmen strahlen sie nach vorne aus, so in die Brust rein, Richtung Brustbein. Haben Sie Fieber? Entschuldigung? Haben Sie Fieber? Nein, ich habe kein Fieber. Hat sich Gewicht in der letzten Zeit ab oder zu genommen? Verändert sich? Nein, ich habe mein Gewicht in den letzten 10 Jahren immer gehalten. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester, die ist 2 Jahre jünger als ich, die ist gesund, und einen Bruder, der ist ein Jahr älter als ich, und der hat auch einen erhöhten Blutdruck. Aber sonst geht es dem auch ganz gut. Haben Sie einen Unfall beim Tennisspielen gehabt? Beim Tennisspielen? Nein, ich kann mich nicht an einen Unfall erinnern. Ich bin auch in letzter Zeit nicht gestürzt oder so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es durch das Tennisspielen heute kam. Aber so direkt danach, da fing der Schmerz an. Haben Sie irgendwo Taubheitsgefühl, Kraft? Nein, habe ich nicht. Noch eine Frage. Haben Sie während dieser Tennisspielen außergewöhnliche Geräusche gehört? Geräusch? Nein. Da war ich so konzentriert beim Tennisspielen, das habe ich nicht bemerkt. Nee. Und kein Geräusch habe ich so nicht bemerkt. Okay, danke Haben schön. Sie Hautausschlag bemerkt? Ich habe das nicht verstanden. Haben Sie Hautausschlag bemerkt? Hautausschlag? Wo? Allgemein oder? Nein, betroffenen Stelle, Thorax, in der Thorax. Nein, habe ich bisher nicht bemerkt. Nee. Okay. Geschwollen, gerötet oder warm sind. Nein, nichts Auffälliges. Dankeschön. Könnten Ersatzgespräche anfangen, Ahmet? Ein paar Minuten möchte ich brauchen. Ja, okay. Die Schmerzen seien mit der Zeit nicht verändert oder verschlechtert. Nein, verschlechtert haben sie sich nicht, aber auch nicht verbessert. Verbessert. Plötzlich angefangen, aber Ziemlich plötzlich, relativ plötzlich. Das ist, relativ plötzlich. ja, das war jetzt nicht so wie ein Schlag, Ja. aber es baute sich relativ schnell auf, innerhalb von einer Viertelstunde. Eine Viertelstunde, nein, 5 bis 6 Stunden, Sie haben gesagt. Seit 6 Stunden habe ich die Schmerzen und sie fingen an und dann war es eine Viertelstunde ungefähr, da war der Schmerz richtig da. Richtig, okay. Sie haben schon gleiche eine Unterricht gemacht. Unterricht? Ja, diese Fall vorher haben Sie gemacht, Sie ich können denke. sich gut erinnern, aber ein ähnlicher Fall, ähnlich, ja. Ähnlicher Fall. Ja. Ja. Ja. Dankeschön. Ahmet, anfangen bitte. Okay. Schön. Guten Tag, mein Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin. Ich möchte Ihnen vorstellen, haben Sie kurze Zeit dafür? Ja, habe ich. Andrea Kropft ist 56-jährige Patientin. Sie kam heute wegen seit 5 bis 6 Stunden bestehender Brustschmerzen zu uns. Die Schmerzen hat nach dem Sport plötzlich aufgetreten. Sind nach dem Sport aufgetreten? Ja, was für ein Sport war das? Okay. Tennis spielen. Ja. Wie, wissen Sie, ob die Frau, mit welcher Hand die Frau Tennis spielt, mit rechts oder mit links? Ja. Linksseite. Ja, die Schmerzen sind links. Und wissen Sie, ob die Ich Frau. habe nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt. Ja, ich habe nicht gefragt. Aber Schmerzen liegt in Linksseite. Linksseitig. Und die Frau ist Linksseite. Linkshänderin, spielt linksseitig Tennis. Ja, Okay. richtig. Ja. Und laut der Patienten liegen die Schmerzen bei 6 bis 7 auf einer Schmerzskala. Ja. Aber in Ruhe oder nur bei Belastung oder Tiefatmen? Ich habe mich gefragt. Doch, Sie haben gefragt, was der Schmerz verstärkt. Der Schmerz verstärkt sich beim tiefen Einatmen und Ja, bei bei tief. Bewegung. Und bei Bewegung. Ja, aber okay, ja, tief atmen und bei Bewegung. Ja, ich habe. Bei tiefer Inspiration. Ja, beim Inspiration Bei liege 6 bis 7 oder in Ruhe liege die Schmerzintensität bei 6 oder 7. der Schmerz ist akzentuiert oder verstärkt bei tiefer Inspiration und bei Bewegung. Ja, und liege Schmerzen bei 6. Nachfrage: Herzrasen, Herzklopfen, Beinödem, Nausea, Vertigo, Fieber wurde verneint. Ja. Anforkrankungen leidet sie arterielle Hypertonie seit 5 Jahren und deswegen nimmt sie Lisinopril 5 Milligramm morgens und abends ein. Sie wurde vor 5 Jahren triodektomiert und deswegen nimmt sie L-Troxin 50 Milligramm morgens. Was war die Ursache für die Thyroidektomie? Ihre wegen Thyroidvergrößerung. Wegen Stroma? Stroma, ja, wegen Stroma, ja. Nodosa. Ja, sie hatte eine Stroma mit einem Knoten. Stroma nodosa, ja. Und sie wurde auch mit 11 appendektomiert und mit 9 tonsillektomiert. Okay. Sie ist vollständig geimpft. Gegen Kiwi und Erdbeeren hat sie Unverträglichkeit. Okay. Seit 2 Jahren ist ihre Periode unregelmäßig. Ja. Und sie raucht nicht und trinkt sie gelegentlich ein Glas Wein. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist verheiratet, hat sie 2 Kinder, gesunde Kinder. Sie ist Lehrerin vom Beruf. Als Familiengeschichte. Ihr Vater ist an Apoplexie gestorben und ihre Mutter hat arterielle Hypertonie und Coxarthrose. Sie hat 2 Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Schwester ist gesund und Bruder hat auch arterielle Hypertonie. Okay. Was ist bei diesen geschilderten Beschwerden Ihre Verdachtsdiagnose? Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einer Sportverletzung aus. Ja. Es könnte sein eine Prellung oder ja, Distorsion vielleicht. Als Differentialdiagnose kommt auch KHK, Koroner-Syndrom. Ja. Um meine Verdachtsdiagnose abzuklären, werde ich erstmal EKG, körperliche Untersuchungen führen und EKG schreiben. Und als Bluttest werde ich Troponin, JKMB. Okay. Also ein Notfalllabor auch bezüglich eines kardialen Ereignisses. Ja, gut. Ich gehe davon aus, dass Sie, wenn Sie die Patientin körperlich untersuchen, die Diagnose zu 90% stellen können. Nur aufgrund der körperlichen Untersuchung. Eine Druckschmerzen vielleicht. Die Patientin gibt an, heute Tennis gespielt zu haben und sieht einen gewissen Zusammenhang vielleicht mit dem Tennisspiel. Nach dem Tennisspiel hat sie diese Schmerzen verstärkt gespürt. Und der Schmerz ist verstärkt bei Inspiration und bei Bewegung. Kostet Rippenbruch. Wenn Sie dann die körperliche Untersuchung machen, Ein Kollege hat gefragt, gibt es Hautinfluoreszenzen, vielleicht im Sinne eines Herpes Zoster? Nein, hat sie nicht. Und dieser Schmerz, glaube ich, beim Herpes Zoster, ob er so schnell auftritt, der baut sich, glaube ich, länger auf, über mehrere Tage oft, dass die Patienten Beschwerden haben, bevor überhaupt eine Hauteffloreszenz kommt. Das kann schon sein. Aber diese Patientin hat an TH6 links, links paravertebral einen umschriebenen Druckschmerz, eine Myogenose. Ja, und man geht davon aus, und ich würde jetzt erstmal sagen, die Patientin hat, und das ist sehr oft in der Praxis, ein akutes BWS-Syndrom mit vielleicht einer Rippenblockierung. Und dies strahlt typischerweise bei der Inspiration auch an der Rippe entlang, sozusagen im Nervenverlauf nach vorne aus zum Sternum. Sie müssen auf alle Fälle natürlich die kardiale Seite beachten. Das haben Sie anfangs schon gemacht. Da haben Sie gesagt, ich mache ein EKG, ich untersuche die Vitalparameter. Das war sehr gut. Und differentialdiagnostisch muss man natürlich das Kardiale ganz in den Vordergrund stellen, weil das könnte einen eventuell ungünstigen Verlauf nehmen. Ein akutes BWS-Syndrom macht erstmal nur Schmerzen, aber ist nicht vital bedrohlich. Zu Ihrer Schilderung oder zu Ihrer Schilderung vor dem Oberarzt sollten Sie darauf achten, dass Sie gleich zu Anfang eben sagen, die Patientin klagt über seit circa 6 Stunden bestehender Thoraxschmerzen oder thorakaler Beschwerden und nicht Brustschmerzen. Das sollten Sie versuchen, möglichst gleich in den Fachbegriff überzuführen. Nachher haben Sie viele Fachbegriffe gebraucht. Das war gut. Aber am Anfang denken Sie dran, Brustschmerz möglichst gleich übersetzen in thorakale Beschwerden oder linksseitige thorakale Beschwerden, die eher von dorsal nach ventral einstrahlen. Das könnte man so ganz kompliziert nennen. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, dass es sich eher um ein akutes BWS-Syndrom handelt und nicht um ein kardiales Syndrom. Sie haben abgefragt mit der Beinschwellung. Ich hätte vielleicht vorher noch gefragt, ob sie in der letzten Zeit operiert worden ist oder ob sie ein Sturzereignis hatte. Das haben Sie, glaube ich, nicht gefragt. Ja. Hört vielleicht noch dazu, ob irgendwo eine Trauma-Anamnese war. Ne? Aber sonst finde ich, haben Sie das systematisch gemacht und sich gekümmert um die Patientin, haben Empathie gezeigt durch EKG und gefragt, ob sie ein Schmerzmittel braucht. Alles sehr gut. Danke. Ja.